Schritt B, B3. Heinemann? Hallo, hier spricht Simone. Ja, hallo Simone. Wo bist du denn? Wir haben am Bahnhof auf dich gewartet. Tut mir leid, es ist einfach alles schiefgegangen. Ja, was ist denn passiert? Also, zuerst bin ich zu spät aufgestanden. Ich bin zum Bahnhof gerannt und dann bin ich in den falschen Zug eingestiegen und in die falsche Richtung gefahren. Nein, so ein Pech. Und dann? Beim nächsten Halt bin ich dann wieder ausgestiegen. Ich habe auf den Zug zurückgewartet. Eine Stunde später bin ich wieder nach Hause zurückgefahren. Tja, und dann habe ich leider keinen Zug mehr nach Essen bekommen. Ich bin schließlich vollkommen fertig zu Hause angekommen. Du Arme, so eine Fahrt. Na, dann mach es dir zu Hause gemütlich. Wir telefonieren morgen noch einmal. Vielleicht kannst du am Wochenende kommen. Ja, tschüss. Bis dann, ich melde mich morgen bei dir.